1. Samtliche Heerführer, der Runte Johannen, der Sohn Koreas, und der Sarge, der Sohn Hoskages, traten gemeinsam mit dem gesamten Volk vor den Propheten Jeremiah. 2. Sie beten in Instandig, Gebet zu erhören und für den kleinen Rest des Volks zum Herrn zu beten, die von der einstigen Menschen noch wenig übrig geblieben wären. 3. Ziel war es, dass der Herr ihnen den Weg sage, den Sie einschlagen sollten und ihnen klare Anweisungen für weiteres Handeln gebe. 4. Jeremiah willigte ein, ihrem Wunsch zu entsprechen und zu Gott zu beten, wobei versprach, ihnen die Vollständige Antwort one jegliche Auslösungen mitzuteilen. 5. Die Lut versicherten Jeremiah daraufhin, dass Gott ein wahrhaftiger Sage gegen Sie sein soll, falls Sie nicht exakt nach den Anweisungen handeln würden, die ihnen übermittelte. 6. Sie erklärten ausdrücklich, dass Sie der Stimme Gottes gehorchen wollten, ungeachtet dessen, ob die Antwort angenehm oder unangenehm sei, damit es ihnen in der Zukunft Gott ergehe. 7. Nachdem sie Tage vergangen waren, empfing Jeremiah schließlich ein Botschaft vom Herrn, die für das Wort en Volk bestimmt war. 8. Daraufhin rief Johannen, die anderen militärischen Befehlshaber und das gesamte Volk zusammen, ihnen die göttliche Entscheidung zu verkünden. 9. Erklärt ihnen, dass der Gott Israels, zu dem Sie in mit ihrer Bitte gesandt hatten, ein klare Antwort auf Gebet gegeben habe. 10. Gott versprach, dass Sie in diesem Land wieder aufbauen und festigen wird, die mitlied wegen des Unheils empfand, das zuvor über Sie gebracht hat. 11. Forderte Sie auf, die Furcht vor dem König von Babylon abzulegen, die selbst bei ihnen Sie, Sie zu retten und vor dessen Markt zu bewahren. 12. Gott kündigten, dass ihnen Erbarmen schenken wird, so dass der babylonische König mitlied sage und Sie in ihr Heimat zurückkehren lasse. 13. Falls Sie jedoch den Gehorsam verweigerten und beschlossen, nicht lange in diesem Land zu bleiben, werden Sie sich gegen den ausdrücklichen Willen Gott stellen. 14. Wenn Sie dachten, in Ägypten Sicherheit vor Krieg, Hunger und militärische Bedrohung zu finden, und sich deshalb zur Auswanderung entschlossen, lagen Sie falsch. 15. Deshalb sollten die überlebenden Judas nun aufmerksam horen, was der Herr über ihre Absicht, nach Ägypten zu sehen, zu sagen hat. 16. Das Schwerten der Hunger, die Sie in ihrer Heimat so sehr fürchteten, werden Sie auch in Ägypten einholen und dort schließlich zu ihrem Tod führen. 17. Almanner, die hartnäckig darauf bestanden, nach Ägypten zu sehen, werden durch Gewalt, Hunger oder Krankheiten sterben, wann das Gemen dem Unheil entkommen konnte. 18. So why Gott's Zorn über die Bewohner Jerusalems heringebrochen war, wird auch Sie in Ägypten treffen, so dass Sie zum Gegenstand des Entsetzens und der Verfluchung werden. 19. Jeremiah betonte nochmals, dass der Herr ihnen ausdrücklich verboten habe, nach Ägypten zu gehen, und erinnert Sie eindringlich an seine heutige Warnung. 20. Warf ihnen vor, sich selbst betrügen zu haben, als Sie in Beten, Gott nach seinem Willen zu fragen und versprachen, danach zu handeln. 21. Obwohl ihnen die Botschaft Gottes nun vollständig mitgeteilt hat, weigerten Sie sich offensichtlich, den Anweisungen des Herrn in allen Punkten voll zu leisten. 22. Abschließend warnte Sie, dass Sie in dem Ort, den Sie als Zuflucht gewollt hatten, unweigerlich durch Krieg, Hunger und Pest umkommen würden.